ist im schlanken Schloss in Zahl. Dort steht's, was wir schänden, schimmernd helle scheint der Tag. Was dünkt euch zu bedingen? Erdrungen ist, was tauglich uns dünkt. Gemahnt es dich so matt, Freier, die Holde. Holder, die Freie. Vertragen ist, sie tragen ihr Heil. Seid ihr mein Trost mit eurem Vertrag? Denkt auf anderen Dank, Feier ist mir nicht feil. Was sagst du? Ha, sinnst du Verrat? Verrat am Vertrag? Wie dein Spiel wird, sind sie dir Spiel, es verraten und es holen. Treuster Bruder, ärgst du Tropfen und Betrug? Nicht sondern leicht gefügter, hör und hüte dich, verträgen halte treu. Was du bist, bist du nur durch Verträge, Bedungen ist, wohl bedacht, deine Macht ist weise, du, als witzig wir sind, fandest uns frei und zufrieden, du, all deinem Wissen floh ich, fliehe weit deinen Frieden. Weißt du nicht, offen, ehrlich und frei, Verträgen zu wahren, wie treu. Ein dummer Riese rät dir das, du Weise, wiss es von ihm. Ich laufe ernst, du achtest, was wir zum Scherz nur beschlossen. Göttin, Licht und Leicht, was taugt euch Tölpel, ihr Reiz? Willst uns, habe Unrecht, die dir durch Schönheit herrscht, schimmernd heeres Geschlecht, wie töricht triebt ihr nach Türmen von Stein, selbst um Burg und Saal, Weibeswunde zum Pfand. Wir plumpen, plagen uns, schwitzend mit schwieriger Hand. Ein Weib zu gewinnen, das Verkehrt nennst du den Kauf. Schweig dein faules Schwanzen, Gewinn werben wir nicht. Freies Haft hilft wenig, doch wie geht's den Göttern sie zu entreißen? Goldäpfel wachsen in ihrem Garten, sie allein weiß die Äpfel zu pflegen, der Frucht genussfroh. Prinzipien, so ähnlich wie Altern der Jugend, sich bleich, doch singt ihre Bitte, alt und schwach, schwinden sie hin, müssen freier sie missen. In der Mitte drum sei sie entführt, heimt zu lang, schlicht gibt Bescheid, fordert an, dort sollt kein Hand.